Byte FM. Es ist 18 Uhr. Hallo, recht herzlich willkommen zu Caramba Byte FM. Mein Name ist Klaus Vier. Schön, dass ihr dabei seid hier bei Caramba. Sorry für das kleine Soundflackern hier gerade. Letzte Woche hat mich eine Erkältung echt umgehauen. Aber diese Woche wieder alles soweit easy. Begonnen habe ich das Ganze hier mit Die Star, einer Band aus Austin, Texas und ihrem brandneuen Album Good Time. Und hier bereits kommt unser Byte-FM-Album der Woche. Das heißt Everything is Alive und stammt von der britischen Band Slowdive. Es ist beileibe keine Selbstverständlichkeit, das Album einer Band zum Album der Woche zu machen, die nun mit Unterbrechungen freilich seit mehr als 30 Jahren existiert. 1989 hat Slowdive, die fünfköpfige Band, sich im englischen Reading gegründet. Blutjung damals und in Interviews schulterzuckend, wenn zum Beispiel nach Bands aus der britischen Punk-Ära gefragt wurde. The Clash kennen wir nicht, kennen wir bestenfalls zwei Songs von Das war Slowdive im Verbund mit My Bloody Valentine anstellten. Dieser schichtenreiche Song mit vielen Pedalen bearbeitet, der war schlicht und ergreifend neu und auch heute kann der noch betörend wirken, obwohl sie ihn in den Grundfesten eigentlich ja auch gar nicht so fürchterlich dramatisch verändert haben. Aus dem neuen Album mit 8 Titeln besetzt, Everything is Alive, hier ein weiterer Titel, Kisses. FM. Caramba bei FM, die sind auch gut. Pale Blue Eyes, ein Trio, ebenfalls aus Großbritannien. This House, das neue, insgesamt zweite Album in der jüngeren Vergangenheit. Eigentlich kein Wunder, sind Pale Blue Eyes neben anderen auch mit Slowdive aufgetreten. Zwei, drei Sätze gleich zur gerade gehörten Chicago-Band Deeper. Stay. großartig. Die Band kommt aus Manchester, W.H. Lang heißt sie. Und der Song, den wir gerade gehört haben, High Pressure Days, sieht diese, wenn man so will, Synthie-Post-Punk-Band mit einem Track befasst, der eine urlange Geschichte hat. Die geht zurück bis ins Jahr 79 zu der amerikanischen Band Units. Von denen stammt der Track nämlich im Original. Davor habe ich die amerikanische Band Deeper gespielt, die jetzt an diesem Wochenende ihr Album, Sekunde, Be Careful, oder wie heißt es, ich habe es mir notiert, Careful, einfach auf dem legendären Sub Pop Label veröffentlicht, ist eine großartige Gitarrenband, die für meine Begriffe hin und wieder so den leicht schnoddrig arroganten Tonfall, wenn man so will, der Strokes mitschleppt. Deeper werden im weiteren Verlauf im Spätherbst dieses Jahres für einige Shows nach Deutschland kommen. Ich finde dieses Album ganz hervorragend. Und da gibt es noch eine zweite Band, die ich gleich spielen möchte, mit denen sie gewissermaßen im Paket dann hier erscheinen werden. Und die gerade gehörten W.H. Lang, die würde ich gerne auch hier mit einem weiteren Titel featuren, der freilich nicht im Original von ihnen ist. Sie betätigen sich hier als Remixer für die Disco Freak Show eines gewissen Acid Klaus und dessen Tracks Blow Your Speakers. Wie gesagt, im W.H. Lang Remix. kann sowas ja wirklich gut hören, auch so ein bisschen Bubblegum, Elemente durchaus drin, ein bisschen trashig, finde ich schon gut. Wir kommen mal zu Romy Medley Croft, die sich lange Zeit hinter dem Pronomen wir gewissermaßen versteckt hat als Angehörige der britischen Band The XX. Mit ihrem Soloalbum, ihrem Debüt-Soloalbum Mid Air, zeigt sie endlich auch mal ihre ganz ureigene Persönlichkeit, ihre queere Persönlichkeit. Es ist ein sehr gut gemachtes Disco-Album, das teilweise auch mit so brütend eher langsamen Tracks daherkommt, gleichwohl viel Freude und Euphorie verbreitet und für sie ganz persönlich zurückführt in den Londoner Clubs, in denen sie einst als queere DJ auch aufgetreten ist. Das Album heißt Mid Air. Gutes Album ist das geworden, Mid Air heißt es, von Romy Medley Croft, die sich als Artist kurz Romy nennt, an diesem Wochenende erschien. möchte mal zu etwas völlig anderem kommen, nämlich einem sehr skizzen- und fragmenthaft geratenen Album von einem jungen Kerl, der sein bewusst unstetes Leben zwischen Stuttgart, Berlin, Los Angeles führt, viel unterwegs ist, unfassbar viele Leute kennenlernt und der ganz am Anfang der Karriere von Edwin Rosen mit ihm auf der Bühne stand. Edwin hat die ganze Geschichte ja im Grunde, zumindest bei Live-Geschichten, als Duo angefangen und er, der mit auf der Bühne stand, die beiden haben sich irgendwann freundschaftlich getrennt, heißt bürgerlich Max, nennt sich Flawless Issues und hat nun ein ganzes Album veröffentlicht, das, wie ich schon sagte, so ein bisschen skizzenhaft geraten ist. Hyperpop-artig könnte man auch sagen, es gibt eine ganze Reihe von Tracks, die so ein bisschen sich ebenfalls in der Tradition von The Cure, von New Wave bewegen. Es gibt aber auch Breakbeat-Sachen, Trance-Stücke auf diesem Album, das ich persönlich eigentlich gut hören kann. Es heißt Modern Past, ist vor einer Woche erschienen und Flawless Issues ist, wie gesagt, der Künstler dahinter, der bei seinem ganz bewusst unstet gewählten Leben eben kaum Zeit hat, hier irgendwie aufwendig in Studios aufzunehmen. Man darf das Ganze vielleicht so als eine Art von Bedroom-Pop werten. We'll be right back. Eins sein mit sich selbst. Eins sein mit sich selbst. Eins sein mit sich selbst. Eins sein mit sich selbst. Oder eine Null. Be one with yourself. Be one with yourself. Be one with yourself. Or zero. Wir sind hier bei Caramba auf Byte FM und haben gerade Rainer Buchmüller gehört aus Karlsruhe. Er nennt sich Fred und Luna und hat als solcher in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Releases auch auf internationalen Labels vorzuweisen. Anfang des Jahres erschien sein eigenes Album im 5-Minuten-Takt. Jetzt präsentiert er gewissermaßen eine Compilation, die heißt Future Sounds of Kraut Volume 1, und nachdem wir ihn gerade selber mit seinem 5-Minuten-Takt-Album gehört haben, hier ein Beitrag aus dieser Kraut-Compilation. Wir sehen uns an, wissen dann, nur eines hilft uns fort. Denn das eine, das uns beiden am Ende übrig bleibt, ist unsere Ehrlichkeit. Unsere Ehrlichkeit. Ist unsere Ehrlichkeit. Unsere Ehrlichkeit. Ich gehe den Weg mit dir. Der Titel stammt von der Düsseldorfer Formation, dem Duo Music Cargo. Ist inzwischen rund 20 Jahre alt, aber für meine Begriffe lohnt es sich, den Track hier wieder mal aufs Tapet zu bringen, so wie Rainer Buchmüller das gemacht hat, innerhalb dieser Compilation Future Sounds of Kraut Volume 1, die ganz bewusst natürlich auf Titel der jüngeren Vergangenheit, der Gegenwart setzt und jetzt die ganzen alten Geschichten mit Can und den sonstigen Größen der 70er Jahre eben außen vor lässt. Es gibt eine Frau, die eine ganze Weile herumgetourt ist, ohne dass es auch nur einen Titel von ihr irgendwie im Netz zu kaufen oder zu hören gab. Sie heißt Uche Yara, kommt aus Österreich. Ich persönlich habe sie im Vorprogramm von Bilderbuch gesehen. Das mag jetzt 2 Jahre her sein, war sehr beeindruckt von ihr. Jetzt aber gibt es secret waste up. Oh, it's a half. Think I'll get my damn shirt. Only $2. Look now what I saved. Put an instant meal in a microwave. Getting impatient. So I load on myself. So I put those plastic bags. Never in the trash. Cause the pot next door is a neighbor's secret waste. I'm hope my girl beats up. Hope my girl gets rough. Hope my girl she hot. Hope my girl beats up. Uche Jara, hier in Karamba auf Byte FM. Ein erster Titel, den sie veröffentlicht, gerade gehört, WWW, She Hot heißt er, und muss gestehen, nachdem ich sie, gut zugegeben, 2 Jahre her oder so, live gesehen habe, bin ich hier mächtig überrascht von diesem fast schon euphorisch geratenen Heavy Pop, wenn man so will, denn was sie auf der Bühne machte, war doch eher filigran und so ein bisschen bruchstückhaft. Soweit ich mich zumindest erinnern kann. Uche Jara. Ich hatte, glaube ich, von einer Band gespielt, die gemeinsam mit der US-Band Deeper im späteren Verlauf des Herbstes, Frühwinter, ich glaube so Ende Oktober, gibt es ein paar Daten, unter anderem in Berlin, nach Deutschland kommt. Diese Formation heißt Page, ist eine dreiköpfige Frauenband. Die drei leben inzwischen in Berlin, New York und Los Angeles, veröffentlichen in Kürze ihr neues Album Collection, aus dem ich hier schon mal einen Titel spielen kann. Ich schaue gerade, der heißt Relics. Ganz klar und deutlich heißt der Relics, den hören wir jetzt, aber zuvor möchte ich mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen. Mein Name ist Klaus Vier, wir hören uns hoffentlich bei allernächster Gelegenheit. Bis dahin, ciao. Watch out. We'll be right back. Byte FM. In eigener Sache. Heinz Schrück, mein Name, Sympathisant der ersten Stunde von und für und mit Byte FM, eine unterstützenswerte Institution. Auch Sie sollten sich einen Ruck geben und sehr Geld spenden oder mal persönlich vorbeigucken. Naja, ich habe mich, glaube ich, einigermaßen verständlich ausgedrückt. Auf Wiedersehen, Ihr Heinz Strunk. Mitglied werden über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde.